Freunde, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, da habe ich mich total blamiert. Und ich frage euch natürlich, wann habt ihr euch mal total blamiert? Erzählt mir von eurer größten Blamage, die vielleicht so groß war, dass ihr heute noch im Erdboden versinken möchtet, wenn ihr daran denkt, wenn ihr euch die Situation nochmal vor Augen führt. Also meine Telefonnummer 0180 5678 111, und per Fax erreicht ihr mich unter 0180 5678 110. Björn, 20 Jahre alt. Schön. Hallo Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Hi. Da hast du wirklich recht gehabt. Also kann man wirklich im Boden versinken, was ich erlebt habe. Ehrlich, erzähl. Ja, und zwar, ich muss sagen, es ist nicht mir persönlich passiert. Ja. Sondern meiner Freundin. Ja. Ja, und Mann, oh Mann, das ist so eine Scheiße. Ja, ja, wir waren halt, zu dem Zeitpunkt waren wir schon ziemlich lange zusammen. Mhm. Ich glaube seit 8, 9 Monaten. Ja. Ja, und meine Eltern wollten die mal kennenlernen. Ja, und meine Eltern sind ziemlich konservativ, muss ich sagen. Und das habe ich auch erzählt, und das war vielleicht auch der Fehler, erzählt ihr gleich. Und zwar war sie dann zum Essen eingeladen, mhm, und wir saßen ganz normal am Tisch zusammen, also lief eigentlich ganz gut, alles ganz normal. Und dann hat sie halt das Bedürfnis gehabt, ganz natürlich, wie jeder Mensch auch, sie muss auf Toilette, ne? Ja. Ja, und ja, dann hat sie halt meine Mutter gesagt, sie soll zu auf Toilette gehen. Ach ja, sorry. Jetzt kommt das Lustige. Sie hatte nämlich gesagt, sie wollte sich nochmal fertig machen. Weil wir waren gerade schön am Essen. Ja. Achso, sie hat nicht gesagt am Tisch, ich muss mal zur Toilette. Nee. Sondern sie hat gesagt, ich muss mich mal nochmal fertig machen. Ich muss mich mal fertig machen. Nachschminken oder sowas. Genau, sowas halt. Ja. Ne? Ja, und halt, weil sie nicht sagen wollte, auf Toilette halt. Sie muss halt ganz normal urinieren, sagen wir mal. Sagen wir es so, ja. Genau, und wir haben halt in unserem alten Wohnung, haben wir halt ganz normal einen Aufenthaltsraum, wo halt so ein Waschbecken ist. Ja. Und als ganz normale Toilette und Dusche und sowas. Mhm. Ja, und dann haben meine Eltern sie natürlich dorthin geschickt, wo das Waschbecken war. In den Aufenthaltsraum. Ja, richtig. Und sie hatte beim Essen schon das Bedürfnis, also sie musste unbedingt. Ja. Ja, und da war sie dann halt da. Und was sollte sie machen? Sie hat versucht über den Waschbecken. Das ist ja unglaublich. Ja, ganz richtig. Können Mädchen das auch über den Waschbecken? Hm? Können Mädchen das über den Waschbecken? Offensichtlich. Also, ob sie können, das weiß ich nicht. Sie hat es auf jeden Fall versucht. Ja. Und es ist auch noch beim Versuch geblieben, denn das ganze Ding war nicht so stabil, ist dann runtergekracht, ja? Und sie lag dann auf den ganzen Scherben drauf, also ich habe ja nur einen Schrei gehört. Wie peinlich. Ja, das ist also für sie und für mich, ne? Hat dann nur einen Schrei gehört. Ja. Bin dann zu ihr gerannt, dann lag sie da, ne? Ja, und der, also ich konnte auch nicht drüber lachen, weil erstmal sie war halt noch ein bisschen am Bluten und alles und war natürlich nackig und alles, und ich wollte natürlich verhindern, dass meine Eltern das sehen. Ja. Und hab dann sofort die Tür natürlich wieder zugemacht. Mhm. Ja, und das ging halt so weit, dass ich da sonst ins Krankenhaus fahren musste. Ne? Ja. Also hab sie dann auf den Bauch gelegt, bei uns hinten in den Wagen rein, aha, ins Krankenhaus gefahren, ja, und dann halt wurde sie dann halt, ich weiß nicht, da die Scherben rausgeholt und alles, also das war so peinlich. Wo waren die Scherben denn? Im Po? Die waren, ja, im Po, auch im Rückenbereich ein bisschen. Ach, Jemine, also richtig. Also war nicht richtig tief drin, also da war schon ein bisschen, also was von der Keramik, ne? Ja. Also sie war schon ein bisschen verletzt, ne? Aber wie dumm von ihr auch, sich auf das Waschbecken drauf zu setzen, wenn hätte sie irgendwie hätte schweben müssen über dem Waschbecken. Ja, ich habe auch keine Ahnung, vielleicht keine Ahnung, was sie da ja, hinterher ist, hinterher ist man immer klüger. Ja, ja. Wie hast du das denn dann deinen Eltern erklärt? Was hast du denen gesagt? Meine Eltern, boah, also die waren erstmal natürlich erstmal ganz komisch überrascht, entsetzt. Entsetzt, was da los? Ja. Und ja, dann habe ich halt gesagt, ja, wie es halt auch war, weil mir fiel so schnell nichts ein. Ich war so baff und alles. Obwohl ich halt, ich bin ja so fest mal raus, hab sie ja ins Krankenhaus gefahren, ja, und nachher haben sie ja nochmal nachgefragt, was mit dem ganzen Blut und alles hier, hat sich verletzt, haben sich auch Sorgen gemacht, klar. Ja, und dann habe ich halt erzählt, also die Wahrheit, wie das passiert ist. Und darauf dann die Eltern? Ja, die haben erstmal natürlich auch nicht verstehen können. Ich meine, sie sind konservativ, muss ich sagen. Aber ich meine, die haben gesagt, also das hätte uns ja ganz normal sagen können, dass auf Toilette muss, dann. Ja, ja, das will ich allerdings auch sagen. Ja. Wieso hat sie das denn nicht gesagt? Ist doch keine Schande, zwischendurch mal strullen zu müssen. Ja. Ist doch völlig normal. Wenn man viel Kaffee trinkt, muss man auch mal aufs Klo. Ja, richtig. Ja, mein Baby weiß nicht. Das hatte halt ein bisschen Schiss, glaube ich. Dein Baby ist vielleicht auch ein bisschen verklemmt und konservativ, kann das sein? Ja, man weiß, ich glaube, sie hat manchmal schon so, sie wollte meinen Eltern unbedingt gefallen. Also ich glaube, wir sind schon ziemlich verliebt. So. Darf ich mal sagen. Und sie wollte meinen Eltern unbedingt gefallen. Und das Baby ist jetzt aber wieder richtig gesund. Das ist wieder gesund. Ja, so ein paar Namen sind noch ein bisschen da. Ja, die können ja auch erotisch sein. Ja. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen dem Baby und deinen Eltern? Ja, wie gesagt, also meine Eltern haben sie nochmal eingeladen, dass sie zum Essen haben gesagt, also lass uns nochmal versuchen, als wenn es passiert wäre, aber sie traut sich nicht, ne? Ach so, sie traut sich einfach nicht. Ach, nee. Grüß sie doch herzlich von mir und sagt, das ist irgendwie doch ganz nett alles abgegangen. Ja. Und sie soll auf jeden Fall nochmal hingehen. Und können wir schon drüber schmunzeln. Ja, eben, genau, wenn sie dann zu euch kommt, dann macht doch ein paar Witze darüber und die Spannung ist dann vom Tisch. Und irgendwann wird sie dann während des Essens sagen, ich möchte jetzt mal zur Toilette. Und alle werden schallend lachen und dann geht sie zur Toilette. Das glaube ich auch, du. Ja. Das ist hier bestimmt ein Ding. Mann. Aufs Waschbecken, ins Waschbecken gepinkelt. Ja, das war so wirklich, also ich meine, das war noch ein bisschen, am Anfang war es nicht so lustig, also alles ein bisschen verschmiert und dann erstmal ein bisschen Sorgen gemacht natürlich. Nun war das ja auch ein teurer Besuch für deine Eltern, die müssen ein neues Waschbecken kaufen. Ne? Das ist auch richtig, aber ich meine, sie haben mir keine Rechnung geschickt. Was kostet denn so ein neues Waschbecken? Oh, da habe ich keine Ahnung. Also wir haben uns auch nicht damit behelligt, also das war, ich meine, das war also finanziell war, glaube ich, dann eher das Problem. Also es geht halt mehr um zwischenmenschliche Beziehungen jetzt, ne? Also wie das abläuft. Eine richtige Blamage. Aber ich finde, deine Freundin sollte jetzt doch mal nochmal zum Essen gehen. Ja, das stimmt. Also ich werde versuchen, so zu verklicken, ne? Genau. Das einfach der Domherr hat das gesagt. Genau, ja, so muss ich es machen. Schon machen. Tschüss Björn, schöne Grüße. Tschüss. Ja, ciao. Jessica, 29. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Domian. Sagt man Jessica oder Jessica? Jessica, eigentlich. Jessica. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich rufe das erstmal bei dir an. Hallo. Ach, macht gar nichts. Ja, ich bin ein großer Fan von deiner Sendung. Ich finde es echt klasse. Also, das freut mich. Ich habe echt lange überlegt. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich bin nie durchgekommen. Und, okay. Und hast du dich gerade heute gemeldet bei dem Thema, da habe ich mich total blamiert? Ja, das Ding war halt folgendes. Also, das ist mir echt super. Ja, okay. Also, ich habe echt lange überlegt, ob ich anrufen soll und wenn ich durchkomme, was dann ist, aber... Jetzt ist alles ganz normal. Okay. Vergiss einfach, dass vielleicht noch 10 bis 20 andere Leute zuhören. Tu einfach so, als wirst du mit mir alleine plaudern. Okay. Also das Problem ist, ich habe es einfach folgendermaßen. Letztes Jahr war es halt so, da hatte ich auch eine Beziehung, also das war halt mein Ex-Freund, der Thorsten. Mhm. Und wir hatten eigentlich fast bis dato eigentlich gar kein Problem, wenn wir es Sex miteinander hatten, war es halt alles schön und das halt zu diesem Moment. Und mir war es halt, ich konnte halt auch monatelang nicht drüber reden. Also es war mir super peinlich und ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die sowas schon mal erlebt haben, aber ich habe mich halt... Was ist denn passiert? Ja, also wie sagt man, Abgang nicht. Also ich habe mich eingekotet dabei und das war mir halt so super unangenehm, dass ich dachte, ich versink im Boden, irgendwie das passiert sonst niemandem. Und ich dachte halt, das ist das Peinlichste, was dir passieren kann. Also, passierte das im Bett? Ja, im Bett ist mir das passiert und das war halt wirklich auch das erste Mal. Das ist seitdem halt nur noch einmal passiert und ich habe mich halt auch mittlerweile damit abgefunden, dass mir sowas halt passiert, aber ich weiß halt nicht, wie es anderen Leuten dabei geht. Also dir ist es passiert, das ist super peinlich, kann ich verstehen, wer ist wohl jedem von uns. Was hat denn Thorsten, dein Ex-Freund, in dem Moment gesagt? Ja, getan? War halt schon ziemlich schockiert, ne? Ich meine... Passierte das, ich muss jetzt mal ganz in das Gefahren, passierte das wirklich während des Koitus? Das war nach dem, ja, also kurz danach eigentlich. Kurz danach? Ein Bruchteil danach habe ich halt... Also ihr beide wart noch verbunden miteinander? Wir waren noch verbunden miteinander, ja. Passierte es und was hat er gemacht? Ja, halt, erste Reaktion war halt, dass er ziemlich schockiert war und erstmal die ganze sexuelle Anspannung abgelassen hat und wir halt erstmal da lagen und eigentlich uns angeschwiegen haben, minutenlang. Ich auch kein Wort über die Lippen gebracht habe und gedacht habe, mein Gott. War es denn viel oder nur so ein kleines Flutschen? Schon viel eigentlich. Schon viel. Also, und du konntest in der Sekunde auch gar nichts mehr machen. Ich konnte auch nichts mehr machen. Ich habe mich halt so weit entspannt, dass es passiert ist. Und ich dachte mir, mein Gott, es ist einfach unnormal, so was passiert kann. Also ich war im Sex eingekotet. Doch, das passiert. Das habe ich auch in dieser Sendung schon einige Male, nicht oft, aber einige Male gehört. So, nun war es passiert. Ihr habt geschwiegen und dann? Ja gut, ich habe dann halt erstmal tagelang nicht drüber versucht zu reden. Nee, erzähl mir die Situation. Ihr habt geschwiegen, ihr lag beide im Bett. Es roch wahrscheinlich nicht gerade sehr angenehm. Was passiert? Was habt ihr dann weitergemacht? Was passiert dann? Ja, es ist erstmal eine bedrückende Bestimmung, also eine Stimmung auf jeden Fall. Ich bin dann aufgestanden, habe dann angefangen, die Bettwäsche zu wechseln, habe dann in seinem Kleiderschrank gewühlt irgendwie, um was Passendes zu finden. War das in seiner Wohnung? Das war in seiner Wohnung. Auch das noch, in seinem Bett? In seinem Bett, das war halt das Unangenehme und ich habe... wusste halt, wo seine Bettlaken liegen und habe dann einfach eins rausgegriffen und dann angefangen halt die Bettwäsche zu wechseln, still schweigend und ich war nicht in der Lage, darüber ein Wort hinauszubringen. Nichts, also, Entschuldigung gesagt oder ich verstehe es gar nicht oder sowas? Nee, gar nicht mal. Er hat mich halt nur stillschweigend angeguckt, weil es halt auch weiß nicht, also ich konnte ihn im Moment auch nicht ansehen. Mir war es einfach todpeinlich und ich habe gedacht, also... Habt ihr denn gar nicht darüber geredet dann? Ich habe es versucht mal anzusprechen. Er hat dann irgendwie nur abgewehrt und gesagt, okay, es ist halt passiert und so schlimm wäre es dann auch. Ihr habt dann an diesem Abend, in dieser Nacht, das gar nicht thematisiert mehr? Wir haben es in der Nacht nicht mehr thematisiert. Hast du denn dann bei ihm geschlafen? Wir haben noch weiter mit ihm geschlafen, nachdem ich das Bett mit frischer Bettwäsche bezogen hatte. Aber ich konnte halt nicht mehr das Thema halt aktualisieren. Und ich dachte mir halt nur, okay... Das ist gerade gesagt, du sagst, das ist dein Ex-Freund, ne? Das ist mein Ex-Freund. Aber dass du dich von ihm getrennt hast, hat mit dieser Angelegenheit nichts zu tun. Nee, mein jetziger Freund, der Bernhard, der ist da auch irgendwie ganz anders der Sache gegenüber aufgeschlossen. Ist es bei ihm denn auch nochmal passiert, bei Bernhard? Bei ihm ist es auch einmal passiert, nur wie gesagt, bei Bernhard war es dann halt anders. Also es ist halt auch bei ihm wieder normalerweise passiert. Bei mir ist mir sowas halt noch nie passiert, dass ich dann halt, ja, ich sag's mal, einfach vollgekotet habe irgendwie nach dem Sex. Wie kommt das denn? Bist du so in der Leidenschaft, dass du fast besinnungslos für Leidenschaft bist und alles, weil alles passieren kann, ne? Ich denke mal, also ich habe einfach das Gefühl, dass ich in dem Moment hemmungslos werde und einfach total entspannt bin. Ich glaube, Jessica ist sehr ekstatisch im Bett. Wie schon, ja. Ja, kann sein. Also, dass ich einfach die Hemmungen abwerfe und mich einfach gehen lasse und im Moment auch nichts empfinde. Und Bernhard, der jetzt aktuelle Freund, da ist es einmal passiert, sagst du? Da ist es einmal. Und war dir das da auch so peinlich? Bei Bernhard war es komisch, da war es halt nicht so schlimm. Also, wir konnten auch hinterher drüber reden, aber irgendwie dieses Gefühl der Peinlichkeit wurde ich ja trotzdem nicht los, aber irgendwo... schien es ja, aber Bernhard nicht so schlimm. Ist das jetzt so, dass du fast schon, anders gefragt, nimmt dir das fast schon so die, so den Spaß am Sex, dass du dich gar nicht so richtig gehen lassen möchtest? Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, sicher. Nach dem Motto, ich muss aufpassen, dass es nicht wieder passiert. Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, ist halt, ob es vielen Leuten so geht wie mir oder ob es einfach nur, ich weiß nicht. Interessante Frage. Ja. Nun haben wir heute Abend das Thema Blamagen. Das passt ja wirklich gut in das Thema Blamagen rein. Würde gerne von euch anderen, die ihr zuschaut oder zuhört, vielleicht eine Rückmeldung bekommen, wenn ihr dann durchkommt. Und Jessica, könnt ihr dann erzählen, ob es euch auch so geht, wie es euch geht und wie ihr mit Jessica, wie ihr mit dieser Peinlichkeit umgeht. Du bleibst am Fernseher vor dem Radio. Ja, ich denke mal zum anderen, es ist ja auch so, dass ich denke, es passiert auch vielen Leuten nur, das einfach zu thematisieren, anzusprechen, ist einfach die Sache. Also peinlich ist es natürlich, das wäre mir auch unendlich peinlich. Also jetzt, wo ich mit dir darüber gesprochen habe, fühle ich mich auch schon viel, viel besser und ich denke, es ist auch vielleicht für viele Leute eine Hilfestellung, einfach darüber sprechen zu können, weil jetzt letztendlich, wo ich es gemacht habe, finde ich es auch gar nicht mehr so dramatisch, aber einfach auch nur darüber gesprochen zu haben, ist schon irrsinnig, also ein weiterer Schritt, so sag ich mal, oder auf gut Deutsch gesagt, so, das hat mich ein bisschen so weitergebracht, obwohl viele Leute es vielleicht nicht so empfinden, aber es ist einfach wichtig, das auch mal zu thematisieren, dass es halt auch andere Arten von Sex gibt. Ne? Und du hast eine Stimme, die mich erinnert an irgendjemanden. An irgendjemanden? An irgendeine prominente Person. Ja, von Sinn. Nee. Mir fällt es jetzt nicht ein. Irgendeine prominente Person. Ja, eine prominente weibliche Person. Also ich habe mal Spots für die Telekom besprochen, also ich weiß nicht, ob es das ist. Ja, ich weiß nicht. Spots. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Ähnlichkeit. Soll ich vielleicht aber auch gar nicht erwähnen. Nein, natürlich nicht. Ich kenne mich vielleicht auch zu viele Leute. Schönen Gruß. Jessica, du hast mutig von etwas erzählt, was sicher den fast 100% der Menschen oder 99% der Menschen peinlich ist. Finde ich gut, dass du so mutig bist. Und wir harren mal der Dinge, ob sich vielleicht während der Sendung heute oder morgen Nacht jemand meldet, der das gleiche Problem hat wie du, und wir hören dann gemeinsam, wie der oder die damit umgeht. Okay? Ihr könnt auch ruhig durchgeben. Ja, können wir machen. Alles klar. Jessica, tschüss. Tschüss. An wen erinnert sie mich nur? Fällt das nicht ein? Tanja, 21. Ja, morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe mich auch einmal tierisch blamiert. Zwar nicht so wie meine Vorrednerin, aber mehr so in dem spaßigen Sinne. Wir waren bei einem Bekannten auf einer Fete, also mein Ex-Freund und ich. Und ich muss dazu sagen, so normalerweise bin ich relativ schüchtern. Und dann haben wir dann doch einiges gebechert. Und ich hatte dann auch schon gut einen Kahn. Und dann hielt ein Bekannter eine Thermosflasche unter die Nase. Ja. Und ich drehe die dann auch gutgläubig auf und mir kommt dann ein kleiner, großer Dildo entgegengesprungen. Ach, wie nett. Ja. Ein Spaß sozusagen. Ja. Und ich konnte mich den ganzen Abend nicht mehr von diesem Dildo trennen. Du konntest dich nicht von dem Dildo trennen? Nee. Er hat dir so gut gefallen? Ja. dass du mit ihm irgendwo hingegangen bist, um dich zurechtzumachen, oder was? Nee. Nehmen wir mal Bezug auf den ersten Anruf. Ja, was hast du gemacht mit dem Dildo am Abend? Ja, erstmal habe ich ihn einfach nur so neben mir liegen gehabt und ich gedacht so, jetzt gehst du damit los und interviewst die Leute. Mit dem Dildo? Mit dem Dildo. Beschreib uns doch mal diesen Dildo, wie der genau aussah. Ja, wie ein ganz normaler Penis halt, nur ziemlich aus Gummi. Also schön nachgebildet, ja, Originalpenis. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen größer als normal. Ja. Damit du noch mehr Spaß dran hast. Ne? Ja. Auch mit, wir wollen es genau wissen, auch mit Hodensack? Aus Plastik? Nein. Nee, einfach nur Originalpenis. Ja. Den hatte der mir eigentlich nur gegeben, weil ich zu dem Zeitpunkt noch relativ verklemmt war. Ja. Und hat sich auch prompt knatschrot angelaufen. Ja, aber dann verstehe ich nicht, dass du durch die Gesellschaft gehst und mit dem Penis die Leute interviewst. Das verstehe ich nicht. Ja, das war wahrscheinlich der Alkoholpegel. Uh-huh. Das war dann wird man doch schon ein bisschen lockerer. Also im ersten Moment war es dir peinlich. Ja, doch. Dann aber fandst du Gefallen an dem Dildo. Ja, doch. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, die ganzen Leute interviewt. Was hast du denen gefragt? Ach, das weiß ich ehrlich irgendwas gesagt gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Kann ich nicht mehr sagen. Ich habe einen ziemlichen Filmriss gehabt. Ja, und das ganze Peinliche an der Sache ist, es ist auf Video aufgenommen worden. Schön. Ja, das schön war doch ganz peinlich. Und dann ist derjenige, der das aufgenommen hat, quer durch die ganze Wohnsiedlung gegangen und jeder hat sich dieses Video angeguckt. Böse. Ja, und ich bin dann ein paar Tage später dann wieder dahin gekommen und ich habe mich gewundert, warum die mich alle so komisch angucken. Und ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen. Mhm. Ja, und dann sind die dann damit rausgerückt. Ja, was hast du denn gemacht? Du hast Leute mit Dildo interviewt und ich habe auch gedacht, oh Gott, Boden, tu dich auf. Ja. Haben dich Leute so auch angesprochen aus der Siedlung? Ja, das Video ist sogar zu meiner Mutter gegangen. Und was hat die Mutti gesagt? Sauf nicht so viel. Nicht so viel? Was sauf nicht so viel? Ja. Also wenn Tanja jetzt durch die Siedlung geht, denken alle Leute gleich an schmutzige Sexspielzeuge oder sowas. Ja, sicher. Die werden wahrscheinlich denken, du hast eine ganze Dildo-Sammlung zu Hause. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, Bekannten habe ich das dann auch noch schön in die Hose gestopft, also den Reißverschluss aufgemacht, den da reingestopft, der war wohl auch schon so weit, der hat auf der Couch gelegen und geschlafen. Ja. Dann habe ich ihm schön die Hand da drum gelegt, also doch schon ziemlich lustig. Ich höre schon, du bist so richtig aufgebühlt, ne, nachdem du das mal in der Hand hattest und... Ja, also mittlerweile bin ich nicht mehr verklemmt, ne. Wie lange ist das her? Ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Ungefähr ein Jahr. Jetzt bist du ganz frei und offen mit 21 Jahren. Ja. Hast du dir denn auch schon mal seitdem, wenn du so viel Spaß dran hast, mal einen gekauft? Nö. Nö. Nö. Also. Es gibt ja ganz abgefahrene Dildos, ne, mittlerweile. Ja. Ich hatte mal die Ehre, hier in Köln in einen Frauensexshop gehen zu dürfen, wo man eigentlich als Mann nicht rein darf. Aha. Und die haben wirklich eine grandiose Auswahl an, wie sie sagen, Vibratorinnen, also Vibratoren, die man dann fernsteuert und mit Batterie und die sich hin und her bewegen und kleine Kügelchen und also ist schon toll. Also ich stehe dann doch eher auf Natur. Ja, ich meine, jede Frau kommt ja vielleicht einmal in ihrem Leben in die Verlegenheit, nicht immer einen Mann zu haben, ne? Vielleicht mal keinen Mann zu haben. Und dann ist ein Vibrator vielleicht besser als eine Gurke oder sowas. Ne? Ja. So, kann sein. Tanja, du warst blamiert, aber nun ist wieder alles gut. Ja. Und das Ganze hat eben seine gute Seite auch gehabt, nämlich, dass du ein bisschen freier geworden bist, ne? Ja, sicher. Ja, hast du einen Freund im Moment? Nee, momentan nicht. Wäre dir das peinlich, wenn dieses Video vielleicht ein zukünftiger Geliebter mal in die Hände bekäme? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja, weil ich mich auch so ziemlich aufgeführt habe. Das war ungefähr zur Weihnachtszeit, da habe ich den Tannenbaum noch halb abgerissen. Was ist denn dann mit diesem nun schon berühmten Dildo passiert? Hast du den mit nach Hause genommen? Oder? Nee, den muss ich dann doch da lassen. Den musst du da. Ist mir ganz schwer gefallen. Du hattest deinen Spaß und musstest ihn dann aber abgeben. Ja, gemein. Tanja, danke für den Anruf. Ja, tschüss. Viel Spaß mit irgendwelchen Spielzeugen, die dir irgendwann nochmal in die Hände fallen. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr mir auch erzählen wollt von einer Blamage, sei es nun witziger Art, so wie wir es gerade gehört haben, oder vielleicht auch weniger witzig, dann ruft mich ganz einfach an. Thema der Sendung heute Nacht, da habe ich mich total blamiert und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Telefonnummer 0180 5678 111. Dorothee ist jetzt an der Leitung, am anderen Ende, 47 Jahre alt. Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dorothee, was ist dir widerfahren? Was denn? Was ist dir widerfahren? Wie hast du dich blamiert? Eigentlich schon länger her, aber es geht halt nicht, es sitzt halt drin. Es war so meine erste große Liebe, da war ich 17. Mhm. Und habe auch da meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Mhm. Und mein Freund war bei der Bundeswehr. Mhm. Und habe ich kennengelernt durch meinen Bruder, der war Ausbilder. Und da hat geheiratet und hatte eine Wohnung in der Nähe. Und dadurch war das für mich ganz toll, dass ich immer Ausreden hatte. Ich konnte halt bei jedes Wochenende halt zu dem Freund. Oder meiner Schwägerin zu Besuch. Achso, der Bruder hat eine Freundin, er hatte eine Wohnung in der Gegend. Ja, genau. Nicht der Freund. Er hatte eine Dienstwohnung. Ja. Und da war das natürlich praktisch, denn und noch konnte man sich treffen und die beiden waren sowieso miteinander befreundet. Mhm. Und das haben wir dann halt auch weitlich ausgenutzt. Mhm. Und wenn wir dann abends ein bisschen gefeiert haben und so, dann hat er da schon mal geschlafen und so. Mhm. Ja gut, und da habe ich dann auch eben mein erstes sexuelles Erlebnis gehabt. Und in der Wohnung des Bruders. Darum geht es auch gar nicht. Es war dann so, dass irgendwie eine Situation war, dass mein kleiner Neffe krank war und wir gesagt haben, ach, wir gehen noch ein bisschen spazieren und sind im Stadtpark spazieren gegangen und es überkam uns halt und und da war schon recht spät und standen so furchtbar viele Bänke da und da haben wir gedacht, na, die eine ist vielleicht eure. Mhm. Und haben wir uns dann erstmal hingesetzt, und so hat es sich dann ergeben. Mhm. Und haben miteinander geschlafen. Auf der Bank. Und ich hatte dann wohl durch die Anspannung, dass eventuell jemand vorbeikommen könnte oder ich war jemals stand ein bisschen unter Strom und krieg den Captivus. Also ein Scheidenkrampf. Mhm. Ich wollte ja sagen, so, ich weiß, was ist Captibus? Captibus nennt man Scheidenkrampf. Captibus. Mit V. Mit H. Ja, Captibus, ja. Kennst du nicht? Den Begriff habe ich jetzt nicht so direkt parat gehabt. Also ein Scheidenkrampf. Ich muss sagen, ich kannte das auch nur unter dem Wort Scheidenkrampf. Und wenn mich da aufgeklärt hat, war hier mein ältester Sohn. Bleiben wir beim Scheidenkrampf. Das versteht jeder. Also du lagst auf der Parkbank. Ja, wir lagen da und mit deinem jungen Freund und toll. Du hattest einen Scheidenkrampf. Und was ist da passiert? Ich war ziemlich verkrampft und kriegte halt so einen Scheidenkrampf und er saß fest. Ist das so? Da lagen wir dann aufeinander und es war es löste sich halt nicht. Das kann manchmal Stunden dauern und wir haben hin und her überlegt, was wir machen sollen. Es war auch niemand da, was uns ja eigentlich lieb war. Mhm. Aber ja, was passierte? Ja, es war dann so, dass jemand vorbeikam und der ganz peinlich zur Seite guckte und wir und auch nicht wachten, wir was zu sagen. Wir haben also weitergelegen. Spaß natürlich gleich null. Wie löste sich denn die Situation dann im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf? Ja. Ja, nicht ja, sondern wie. Was denn? Ja, wie löste sich denn die ganze Situation dann wieder auf? Wie löste sich so auf, dass also da ein paar Mal spazieren ging und mein Freund dann also den Mut fasste und er lag ja auch sehr offenherzig da und dann sagt, also das und das ist uns passiert, können Sie vielleicht einen Krankenwagen oder uns irgendwie weiterhelfen? Und dann haben die einen Krankenwagen geholt und dann wurden wir ins Krankenhaus gemeinsam auf so eine blöde Bahre gelegt. Das ist ja völlig verrückt, weil ich immer bisher gedacht habe, das sind so Horrorgeschichten, das gibt's gar nicht. Doch. Ich habe bisher eigentlich das nicht geglaubt. Das gibt's nicht. Das gibt es selbstbestimmt. Und dann seid ihr beiden ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und man hat euch krampflösende Mittel gespritzt. Es bricht dir. Das ist eine ganz einfache Lösung. Was denn? Und zwar, indem du der Frau einfach die Nadel im Po steckst. Eine Nadel in den Po? Ja, also so zack, als wenn du Spritze kriegst. Also Jungs, merkt euch das. Wenn ihr mit einer Frau schlaft, dann legt immer eine Nadel. Liebelein, wenn ihr mit einer Frau schlaft, dann, da, die hört nicht zu, dann legt einfach immer eine Nadel. Dorothee, ich wollte eigentlich gerade was sagen. Dann legt einfach eine Nadel neben euch und wenn es dann passiert, dann wutscht die Wupp rein und es ist ein Kampf. Also, es war sehr blamabel, du hattest einen Scheidenkampf und das hat sich alles wunderbar aufgelöst. Ja. Und das fiel dir jetzt gerade heute noch ein bei dem Thema. Das kann ja, ich mir gut vorstellen. Bei dem Thema ein und so, naja, dann dachte ich, nach so langer Zeit, dass ich wohl auch niemand daran mehr erinnern. Ja. Denn ich bin mittlerweile auch verheiratet, das habe ich meinem Mann, glaube ich, irgendwann mal davon erzählt. Ich danke aber, dir. Gesagt, ich wurde aufgeklärt von meinem ältesten Sohn. Ja. Er sagte, Mutti, vergessen, ein Mann sollte immer eine Nadel in der Tasche haben. Ich sage, wieso das so denn? So sagte ich es gerade, ja. Dorothee, ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. Wie kommt das eigentlich manchmal, dass ich rede und frage und die Leute an der anderen Leitung reden einfach weiter und hören meine Fragen nicht? Verstehe ich nicht. Wenn man normal telefoniert, hört man das doch auch. Und, naja, das verwirrt mich immer völlig. Pia, 35 Jahre alt. Ja. Ich hoffe, dass wir gut kommunizieren können. Ich hoffe das auch. Also, ich denke, ein gutes Geschenk für dich wäre so ein Pyrembel. Dann kannst du in der Sendung mal immer nachschlagen. Ein Pyrembel? Wenn deine unglaublichen Leute da... Was ist denn was ist ein Pyrembel? Ein Pyrembel? Da stehen medizinische Fachausdrücke drin. Ja. Da hattest du nun bei der Vorrednerin so deine Schwierigkeiten. Ich meine, gut, das muss man auch nicht wissen, nee. Was ein Scheidenkrampf ist. Aber wir wissen jetzt, wie er zu lösen ist. Das ist viel wichtiger. Ja. Also ich stecke mir demnächst immer ein Kondom ein und eine Nadel. Ne? Da ist man... Oh, das ist aber eine richtige Konfliktsituation. Aber ich wollte eigentlich eher eine spaßige Geschichte erzählen, die mir zu Beginn super, super peinlich war. Mhm. Aber so im, da sind jetzt 2,5 Jahre vergangen und ich muss sagen, je mehr ich darüber nachdenke oder so Revue passiere, ich finde sie echt mittlerweile spaßig und kann lächeln. Mhm. Erzähl mal. Es war folgendermaßen, ich war mit guten Bekannten, also im Urlaub in Holland für eine ganze Woche und das waren also ja sehr gemischt. Das war so von 25 bis 80. Mhm. Also ein sehr gemischtes Völkchen. Mhm. Und diese älteren Leute waren natürlich auch auf unsere Pflege angewiesen, aber es war einfach nur ein ganz, ganz toller Urlaub. Mhm. Und ich habe unglaublich viele Fotos geschossen und habe aber auch während meines Urlaubs schon ein bisschen entwickeln lassen und habe gesehen, boah, was hast du für Oberschenkel? Da tust du jetzt in diesem Urlaub schon was dran. Mhm. Und habe das akribisch fotografiert. Mhm. Also immer zwischen diesen Urlauberfotos. Mhm. Immer mal wieder so ein paar Shoots von meinen Oberschenkeln. Indem du den Fotoapparat so vor dich gehalten hast? Ja, ich habe mich dann in unserem Zimmer einfach seitlich hintergestellt und abgeblitzt. Mhm. Ich habe nämlich so eine Algenmassagetherapie begonnen. Ach. Und da soll man angeblich täglich 1 Zentimeter verlieren. Ja. Und da habe ich nachgemessen, aber das gehörte ja mir, weil ich dachte, die Entwicklung der Fotos, das ist ja nun meine Sache, das war eben auch mein Apparat. Okay, das war ein toller Urlaub, ich kam nach Hause, ich habe die Fotos entwickeln lassen, ich habe auch meine Oberschenkel aussortiert ohne Ende, wobei zu Hause der Erfolg gleich null war, aber so richtig schön mit Maßband fotografiert und habe die richtig schön so gepackt weggelegt. Und dann hatte ich es mal eilig, wir sollten für so eine Zeitschrift eben auch so ein paar Fotos abgeben und ich greife nach dem falschen Umschlag. Gibt diese Fotos ab, die ich vorher aussortiert hatte. Und für, ja, tschüss und tralala. Für was für eine Zeitschrift solltest du denn Fotos abgeben? Und was für Fotos? Also ich sollte eigentlich ältere Menschen fotografieren. Ich arbeite in der Altenpflege. Mhm, ja. Und ich sollte für die Hauszeitschrift ein paar Fotos abgeben. Für die Hauszeitschrift deines Pflegeheims oder? Ja, jetzt kommt. Ja, aber ich muss es ja verstehen, sonst ist. Also der Rahmen der Peinlichkeit war groß genug. Wir müssen da jetzt nicht in den karitativen Bereich gehen. Ich erahne schon, jetzt hast du eurer Hauszeitung deine Oberschenkelfotos. Absortiert schon. Ja. Und dann musste ich mir dann die Frage stellen lassen. Also medizinisch gesehen sein, das ist ja interessante Fotos. Aber welcher Bewohnerin ich denn diese Aufmerksamkeit gezollt hätte sehr in der schön. Zeit und ob ich das jetzt unter dem Aspekt Bewohnerurlaub abgeben wollte oder unter dem Aspekt Gesundheit. Das war super, super peinlich, einfach zu sagen, hey Leute, das waren meine. Hast du es zugegeben? Ja, sicher. Ja. Und hast schnell die anderen Fotos nachgeschickt? Ja, das war dann alles kein Thema. Ich meine, das blieb dann auch von meiner Seite nachher nicht mehr im kleinen Aber ich meine, schlimmer wäre es ja... gut über Peinlichkeiten reden. Ja, schlimm wäre es ja gewesen, wenn diese Fotos dann noch gedruckt worden wären, ne? Nee, so assi ist bei uns keiner drauf, um Gottes Willen. Also ich spreche hier von Kollegen. Und ja, ja. Ja, hätte ja passieren können durch... in Anführungsstrichen Arschlöcher. Durch irgendeinen Zufall oder so. Naja. Eine kleine, nette Peinlichkeit, über die man wirklich heute schmunzeln kann, ne? Aber wie gesagt, also ich habe da gemerkt, dass also so Peinlichkeiten bei vielen deiner Zuhörer oder Seher ja fast schon kleine Phobien auslösen. Mhm. Also, wenn man sich selber ein bisschen wichtig ist, nimmt man sich dahingehend nicht so ernst. Mhm. Also... die Klappe muss ich nicht auftun. Ja, genau. Okay. Liebe Pia, alles ja, Gute. Fand ich jetzt lustig. Danke für den Anruf. Fand ich auch sehr lustig. 1 Uhr 31 und 20 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt, da habe ich mich total blamiert. Und ich frage euch, wann habt ihr euch in eurem Leben schon mal so richtig, aber bis auf die Knochen blamiert? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an unter 0180 5678 111. Und wir werden zugefaxt. Mein Redakteur, der Wolfgang Spielkowski, hat mir gerade ein paar Faxe reingereicht. In Sachen Stimme. Ich habe ja gerade gesagt, die eine Anruferin, die Jessica, diese Stimme erinnert mich an irgendwem. Zum Beispiel die Kollegen vom Kölner Express, die gerade Nachtschicht haben, die fühlen sich erinnert an die Stimme von Ingrid Steger. Genauso geht es Christel Mattern aus Bröten. Die schreibt auch, hallo Domian, die Stimme von Jessica ähnelt Ingrid Steger. Dann eine Ingrid findet das auch. Dann, ach, das ist ja toll, ein Fax aus London von Thorsten. Und der Fax, hallo Domian, war es vielleicht Ingrid Steger, an wen dich die Stimme der vorherigen Anrufer erinnert hat? Ansonsten weiter so. Also, in der Tat, es war die Erinnerung an die Stimme von Ingrid Steger. Ich glaube nicht, dass es Ingrid Steger war. Das glaube ich mit Sicherheit nicht. Aber sie sprach wie Ingrid Steger. Ihr seid sehr aufmerksam. Ich war nicht drauf gekommen. Jetzt haben wir das Problem zumindest gelöst, an was mich oder euch diese Stimme erinnert hat. Erika, 29 Jahre alt. Hallo, Domian. Hallo. So, jetzt bist du dran mit deiner Blamage. Ja, ist echt prima gewesen. Das waren wir auf einer Fete, das war so ungefähr 2,5 Jahren und die war im Keller und oben war eine wunderbare Küche mit einem Zugang zum Wohnzimmer, der offen war. Und mein jetziger Mann und ich, wir ja, haben uns dann gegenseitig verführt in dieser offenen Küche und Ja, war ein wunderbares Erlebnis, war ganz klasse. Und mit allem drum und dran und ja, wir hatten dann drei Zuschauer dabei, die im Wohnzimmer saßen. Wie, wer war das? Ja, zwei Bekannte von uns und ja, der eine war halt zu Besuch, den kennen wir mittlerweile auch, aber damals kannten wir den nicht. Wie, das verstehe ich nicht. Ihr habt ihn nicht gesehen? Nee, es war ja dunkel. Irgendwas machten die da? Die haben zugeguckt. Nee, wieso waren die denn dann da? Die hatten sich da wohl, ne, von der Fete mal eben abgeseilt, mitgeholt oder wie auch immer. Also die schliefen nicht, sondern die waren wach und saßen im Dunkeln quasi. Ja, und haben dann eigentlich auch nachher Beifall geklatscht. Die haben natürlich, würde ich auch machen, in der Situation, die waren mucksmäuschenstill. Ja, genau. Sowas kriegt man ja nicht alle Tage serviert, ne? Also stimmt. Porno live, ne? Genau. Wie lange wart ihr da zugange? Oh, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Wunderbar, wunderbar. Ich beneide die Leute, die da im Dunkeln gesessen haben. Ja. Aber die konnten ja nun wiederum auch nicht viel sehen, wenn es dunkel war. Ja doch, in der Küche brannte halt ein kleines Licht. Achso, ihr wart quasi auf der Bühne beleuchtet. Genau. Die saßen im dunklen Wohnzimmer daneben und es war offen. Ja, genau. Und haben alles gesehen. Ja, genau. Und bei euch ging es so richtig Ramazamba zur Sache. Ja, so mit allem drum und dran. So mit Oral und allem. Wir stellen es uns gerade vor. So, dann wart ihr irgendwann fertig. Der Orgasmus war perfekt bei beiden, hoffe ich mal. Ja. Und dann? Haben wir Beifall gekriegt. Und das Schönste an der ganzen Sache ist eigentlich, weil unsere Tochter ist an dem Abend wohl entstanden. Und hat dann auch den Namen von der einen Bekannten gekriegt, die dabei saß. Und die zwei guten Bekannten sind auch Paten geworden, selbstverständlich. Das ist ja süß. Wenn sie also das dabei waren, dann sollen sie auch was davon haben. Das ist wirklich süß. Wie viele Jahre ist es her? Das ist jetzt 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Das kannst du also der Kleinen noch nicht erzählen, nee, unter welchen schönen Umständen sie entstanden ist. Wirst du es ihr irgendwann erzählen? Ja, auf jeden Fall. Ja, musst du auch. Haben wir auch. Wir haben so ein Geburtsbuch, da haben wir es also auch reingeschrieben. Nun sag mir doch mal, als dann dieser Beifall kam, da bist du doch aus allen Wolken gefallen wahrscheinlich, ne? Ja, oder ihr? Also wir hätten bestimmt kein Licht mehr gebraucht. Man konnte bestimmt sonst alles sehen, weil ich bin hochrot geworden und konnte auch erstmal gar nichts sagen. Ihr beide standet da nackt? Ja, halbnackt. Halbnackt. Und was haben die dann gesagt? Haben die gesagt, ey, klasse, mach doch noch eine Nummer? Oder nee, irgendwie so? Die haben erstmal nur ganz sachte angefangen zu klatschen. Mhm. Und dann habe ich dann gefragt, ist da jemand? Und dann haben die dann gejubelt und haben uns auch eine Welle gemacht. Also wir müssen wirklich gut gewesen sein. Warst du vielleicht einen Moment sauer, dass die sich nicht geregt haben am Anfang? Nein. Nee, du hast es ihnen nicht nachgetragen? Nee, gar nicht. Wir sind jetzt auch auf jeder Fete irgendwo immer wieder Gesprächsthema, ob es ein Kindergeburtstag ist. Eine Karnevalsfete etc. Wir sind also... Irgendwo erinnert man sich da immer dran. Hat euch aber nicht animiert, dieses vielleicht nochmal zu wiederholen, weil es so schön war. Das nicht. Nee, nein. Nee. Aber ich glaube, dann würden wir auch Eintritt nehmen. Also das finde ich eine tolle Geschichte, wenn die Kleine erstmal ein bisschen älter ist und du ihr das erzählen kannst. Ja, ganz bestimmt. Wer entsteht schon so? Ja. Und wer wurde gleich nach dem Zeugungsvorgang mit Applaus bedacht? Ja, eben. Also ihr wird sicher ein großer Star, vielleicht eine Schauspielerin oder eine Sängerin oder so etwas. Ja. Der man immer applaudiert. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß. Schön, dass du es uns erzählt hast, Erika. Bitte. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Felicia. Stimmt das? Domian? Ja. Hallo. Oh je, du bist jetzt so leise, ich verstehe dich kaum. Felicia, 20 Jahre. Genau. Laut genug? Bitte? Laut genug? Ja, automatisch bist du gerade irgendwie leise gekommen. Was hast du denn? Ich weiß es gerade nicht. Was hast du denn für ein Telefon? Ich habe so ein Handy, aber ist dir jetzt egal. Also, ich habe auch mir jetzt auch was ganz Peinliches passiert, aber erstmal vorweg. Dickes Lob an deine Sendung. Die Danke. Ist ganz klasse. Vielen Dank. Bitteschön, die gucke ich also immer zum Einschlafen. Aha. Das war jetzt wirklich Zufall. Der Peter, dein Mitarbeiter, der hat das ganz toll gemacht. Ich habe ihn einfach mal schwupps am Telefon, habe mich also riesig gefreut. Aha. Und ja, das Zweite ist, ich wollte natürlich erstmal nachträglich über dich und Hella von Sinn alles Gute zum Geburtstag. Ich habe natürlich gestern auch deine Sendung gesehen. Also Hella feiert im Moment, aber sie nimmt sich diese Sendung auf und wird bestimmt somit dann deine Grüße auch morgen früh oder wenn sie irgendwie aus dem Koma, aus dem Alkoholkoma erwacht, dann auch mitbekommen, ja. Ja, ich bin also ein großer Fan von ihr. Für die übrigens auch. Ich habe mir jetzt auch das Buch von euch gekauft, ein bisschen Propaganda jetzt zu machen. Jenseits der Scham, das habe ich mir natürlich sofort geholt, nachdem du das in der Sendung erwähnt hast. Schön, dass du es bekommen hast. Das war eine ganze Weile ausverkauft. Ja, ich habe es im Kaufhof geholt. Ich wohne nämlich auch in Köln. Du wohnst in Köln, wie schön. Genau. Jetzt aber zur Blamage. Jetzt zu meiner Blamage, genau. Also, ich bin jetzt 20, wie gesagt, aber es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du in bei Düsseldorf Langenfeld die Wasserskianlage? Nein, die kenne ich zufälligerweise nicht. Ja, ich war selten Wasserski. Ich bin gewesen und zwar mit meiner Schwester. Und ich bin das erste Mal da jetzt da gewesen damals und habe mir natürlich gedacht, ja wunderbar, fahr doch mal mit. Und ich hatte so einen schönen pinken Badeanzug auch noch. Und da gibt es ja mit diese Schwimmwesten, die sind so schön rot und das passt natürlich farblich alles ganz toll. Ich bin natürlich auf die Bretter drauf gestiegen und losgefahren. Und meine Schwester schon, die hielt sich schon die Augen zu und dachte so, nein, jetzt kommt's. Ich wackelte auch. Also ich bin losgefahren, das Ding hat mich losgezogen, das ist so eine automatische Anlage. Ich war am Wackeln, klatschte natürlich voll aufs Wasser, habe aber ganz vergessen, die Klinken, diese Seile, an denen man sich festhält, die Klinken die automatisch aus, das wusste ich aber nicht. Ja. Habe mich natürlich krampfhaft daran festgehalten und platschte in Bauchlage, klatsch, immer schön aufs Wasser. Und es war natürlich Hochsommer und da sind so Wiesen und da ist auch so ein Laufsteg und da saßen natürlich dann die ganzen Jungs, ne, und weil man da in diesem Alter, man guckt natürlich, man will sich natürlich nicht blamieren. Es patschte immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, genau, und du wurdest gezogen. Genau, so sah es aus. Ich wurde gezogen, klatschte immer schön das Wasser. Wie im Comic. Klingt aber sehr schmerzhaft. Ja, es war sehr schmerzhaft. Ich hatte nur Panik. Ich wusste gar nicht, dass ich loslassen sollte. Ne? Ich verlor auf jeden Fall unter ein paar Metern auch die Bretter. Naja, und ich kam halt aus dem Wasser. Hatte diesen unvorteilhaften Badeanzug mit dieser ätzenden Weste in Rot an, mit dem pinken Badeanzug. Und diese Weste war halt sehr eng. Und ich kam aus dem Wasser, war total in Panik, die Jungs waren am Gucken und habe überhaupt nicht auf meinen Badeanzug nichts geachtet und wollte mir natürlich die Bretter irgendwie noch aus dem Wasser hieven, war also voll bepackt mit den schweren Brettern. Und auf einmal fingen alle an zu lachen. Die ganze Reihe mit den Jungs und den Mädels, die brüllten vor Lachen. Ich denke so, was ist denn los? Ne? Dann guckte ich so nach 10 Metern, die ich dann gelaufen war, guckte ich mal so an mir runter und durch die enge Weste habe ich das nicht gespürt, mein ganzer Badeanzug war so verrutscht. So. Eine Brust hing raus, unten war alles verrutscht, also man konnte wirklich alles sehen und ich habe das nicht gerafft und lief da an der ganzen Horde Jungs vorbei. Das war so dermaßen peinlich. Also die Jungs hatten ihre Freude? Ja, also absolut. Also es war so dermaßen peinlich. Vor allem, die haben mich dann auch der Reihe nach noch angesprochen und oh Gott, das ist ist das nicht peinlich. Ich bin ja nur keine Frau, aber merkt man das nicht, wenn so eine Brust daraus baumelt? Ich hab es. Du standst unter Schock, ne? Ja, absolut. Ja. Ich habe da erstmal die Blamage, dass ich auf dem Wasser da voll am Rumklatschen war. Ja, klar, war. Alles war am Brüllen. Du hast wahrscheinlich währenddessen noch gedacht, mein Gott, habe ich mich gerade blamiert. Ja, sicher. Ne? Und währenddessen hast du dich gerade in dem Moment sogar blamiert. Genau, ich bin das erste Mal gefahren, denk noch so, scheiße, du kannst jetzt nicht wieder hier auf die Bretter steigen, das kannst du ja nicht bringen. Und meine Schwester sagt noch so zu mir, oh Felicia, keine Panik, ich kann ja jetzt verstehen, wenn du jetzt nicht mehr fahren willst, ne? Setz dich am besten noch mal auf die Wiese, ne? Es war Hochsommer. Und ich so, nein, ich habe ich natürlich auch extra aus Protest, habe ich gesagt, jetzt erst recht, ne? Wieder auf die Bretter umgefahren. Ich wollte gerade fragen, also du hast dann dich wieder draufgestellt irgendwann? Ja klar, also ich bin sofort habe ich mich, mir das nächste Dings geholt und abgestempelt und direkt weitergefahren, ganz demonstrativ. Aha, jetzt wird mir also eigentlich klar, im letzten Sommer sehe ich oft eine sehr attraktive junge Dame über den Rhein mit den Wasserskiern sausen, das ist also Felicia dann. Vielleicht. Kann nicht wirklich sein. Also du bist eine gute Wasserskiläuferin mittlerweile, kann man das so sagen? Mittlerweile schon, ja. Ja, und trägst du auch immer noch pinkfarbene Badeanzüge? Nein, es war so lackfarbenpink. Es war ziemlich unpassend alles und das war so peinlich. Ich habe mir gedacht, jetzt erst recht, jetzt zeigst du es dir nachher wirklich. Also, wir haben demnächst ein Auge auf solche Wasserskiläuferinnen. Aber ich muss mal dazu sagen, die dritte Runde, die ich da in meinem Leben gefahren war, die war so perfekt. Ich habe eine Runde ganz durchgezogen. Ich glaub's dir aufs Wort. Felicia, danke für deinen Anruf. Ja, darf ich noch eine Sache, die meisten grüßen ja noch, aber ich möchte an dieser Stelle was sagen, weil ich nehme diese Sendung gerade auf. Ja. Und zwar, ich habe einen Freund, der heißt Manfred Zanona und mit dem bin ich jetzt schon genau 1 Jahr, 8 Monate und ein paar Tage, die war ich jetzt nicht genau zusammen. Und er glaubt mir nicht so ganz, dass ich aufgehört habe zu rauchen. An dieser Stelle ganz offiziell, Jürgen, ich rauche nicht mehr. Und ich hoffe für immer. Ich hoffe auch. Also ich bin eigentlich sehr überzeugt davon. Wie lange bist du denn jetzt schon von der Stange, vom Glimmstängel weg? Also ich habe so 5-6 Jahre geraucht. Ich gebe zu, aber ich, also... 5-6 Jahre? Du bist 20, du bist ja erst 20. Ja, das fing so in der Schule an, auf der Toilette heimlich. Aber so richtig habe ich, also ich habe immer nur mal mitgeraucht. Und dann irgendwann habe ich meine erste Packung mit 17, 18 oder so gekauft. Und seit wann rauchst du jetzt nicht mehr? Ich denke so 4 Monate, halbes Jahr. Aber vor diesen 4 Monaten habe ich wirklich ganz selten geraucht und ich wollte das nur mal bekräftigen. Also Rauchen ist wirklich eine schlechte Angelegenheit. Richtig. Ich wollte nur fragen, rauchst du? Nein. Nein, ganz Nein. toll. Nein, ich auch nicht. Ich habe es mehrfach und immer wieder versucht anzufangen als Jugendlicher, weil die ganzen Kumpel, alle Jungs rauchten und ich wollte auch anfangen zu rauchen. Und es hat mir nie geschmeckt und heute bin ich sehr froh darüber. Ja. Insofern brauche ich es mir gar nicht mühsam abzugewöhnen. Also ich bin ein Nichtraucher. Ich rauche schon mal eine Zigarette oder irgendwie. Heller. Ja, und wie? Oh Gott. Ja, wie ein Schlot raucht sie. Wie ein Schlot. Wie ein Schlot. Jetzt machen wir Schluss. Alles klar. Tschüss, Felicia. Ich würde gerne länger mit dir telefonieren. Geht leider nicht. Nee, es geht leider nicht. Ruhig mal an, bei einem anderen Thema. Okay, alles klar. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Tamara, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Ich grüße dich. Blamage. Meine Blamage. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, letzte Woche war das. Und ich muss erstmal vorausschicken, ich nehme momentan Apfelmittel, weil ich abnehmen möchte. Ja, wahrscheinlich ein schlechtes Rezept abzunehmen. Ja. Aber das thematisieren wir jetzt erstmal nicht. Ja. Nein, also es war so, ich wollte unbedingt wegfahren. Und bin dann halt aus der Wohnung raus und da habe ich eigentlich so nichts gemerkt. Und das kommt irgendwie immer sehr plötzlich, dass man halt dann auf Toilette muss, auch dann auch Magenschmerzen bekommt und es kaum aushält. Und dann ist eigentlich so ganz gut, wenn man dann sofort in der Wohnung ist. Aber ich war dann halt schon auf dem Weg zum Parkplatz und dann, ja, zur Wohnung hoch wieder, hätte ich nicht geschafft. Habe ich halt gedacht, gehst halt zum Auto hin und setze dich da deine 5 Minuten hin und dann klappt das schon, ne? Und ich saß gerade im Auto drin und habe gedacht, ja gut, okay, 5 Minuten vorbei, ist in Ordnung, kannst losfahren. Und wollte nur gerade mal die Kupplung treten und dann Schmerzen. Es ging gar nichts mehr. Ich merkte schon, es kommt nicht. Also was mache ich? Und dann habe ich halt mein ganzes Auto durchgesucht und habe dann halt zufällig noch 3 Servietten gefunden. Und vor meinem Auto war ein Busch. Neben meinem Auto parkte noch eins und daneben war halt ein freier Parkplatz. Ja. Da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, von der Straße aus könnten sie sich eventuell neben diesem Busch sehen. Auch das Schwesternwohnheim kann ich beobachten, aber mir war das egal. Also bin ich ausgestiegen, habe also auch noch geschafft, vorne meine Haube hochzumachen, um so zu tun, als ob mein Auto nicht anspringen würde. Und habe mich aber dann sehr schnell dann verdrückt und habe das dann halt auch erledigt. War alles okay. In dem Moment kommt ein Auto auf den Parkplatz und parkt neben dem Auto, das neben meinem Auto ja, parkt. Ja. Und 2 junge Typen steigen da aus, lachen sich da halb Schrott über mich. Du warst immer noch im Busch, ne? Ja, und die Hose war auch noch unten und ich hatte einen weiten Pulli an, den habe ich dann schnell über meine Knie gezogen, damit die halt nicht meinen nackten Puffo sehen konnten. Und die lachten dann halt und ich tat dann so, als ob ich irgendwas suchen würde von meinem Auto, nahm mir ein Stöckchen und buddelte wie bekloppt in irgendwelchen Steinen rum. Aber währenddessen hattest du noch den nackten Po? Ja, ich hatte nur schnell den Pulli drüber gezogen, damit ich das nicht sehe. Ich verstehe, ja. Und hab dann halt so getan, als ob ich irgendwas suchen würde und das hat irgendwie noch mehr animiert, darüber zu lachen und es war todpeinlich. Das war einfach nur peinlich. Wie bist du denn da rausgekommen aus der Lage? Ja, wir sind dann halt zum Glück weitergegangen, aber blieben dann noch an der Straße stehen und drehten sich immer wieder um und ich dann nur krampfhaft schnell meine Hose hochgezogen, in mein Auto ran, hatte aber vergessen, dass ich die Haube noch hoch hatte. Das heißt, ich habe einen Rückwärtsgang eingelegt und sah dann, oh Gott, die Haube ist noch hoch. Ich also wieder raus, kämpfte mit meiner Hose, habe schnell die Haube runtergemacht und habe nur gesehen, dass ich das weitersuche. Oh. Ja. Also wenn ich anstelle dieser Jungs gewesen wäre, wäre ich zu dir hingekommen, hätte gefragt, kann ich ihnen vielleicht ein bisschen behilflich sein? Noch schlimmer. Ja, die waren dann ja noch nett. Die hätten dich ja noch viel mehr kompromittieren können. Ja. No? Und aus meiner Sorge raus, dass die nachher wiederkommen, gucken, ob ich da jetzt wirklich gemacht habe oder nicht, habe ich natürlich noch alles mit Dreck und allem wie so ein Hund dann alles zugebuddelt. Mann. Sehr peinlich, ne? Ja, ja. Ja. Jetzt aber, ist zwar überhaupt nicht unser Thema, aber noch kurz ein Satz. Ja. Du bist ja im Klaren darüber, dass das das Schlechteste ist, was man tun kann, per Abführmittel abnehmen zu wollen. Ja, ich weiß. Das mache ich aber auch erst seitdem, aber auch dieses Missgeschick hat mich nicht davon abgebracht. Wir vertiefen das jetzt hier nicht in der Sendung. Ja. Möchtest du über dieses Problem vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Nee, okay. War nur ein Angebot. Ja. Tamara, alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Andreas, 41. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Ja. Ja, mein Thema ist eigentlich, das ist also schon länger her, jetzt schon 25 Jahre. Ich war so ungefähr so 15 Jahre alt gewesen. Mhm. Und ich musste dann öfters mal in Kinderkur durch Asthma und Ernährungsstörung. Mhm. Also ich sah auch nicht so aus. Ich war also, wie gesagt, 15 oder 16, ich weiß nicht mehr ganz genau, im Schwarzwald in Bad Trippelsau. Und diese Kinderheime, die wurden ja meistens immer alles geleitet hier von so Nonnen. Mhm. Und das ist was, was ich also eigentlich mein ganzes Leben nicht vergessen kann, ist eigentlich lustig, wo man drüber lachen kann. Und auch andererseits kann man sagen, war es sehr Blamage. Und zwar haben wir dann erst auf dem Zehnbettzimmer dann gelegen. Mhm. Und dann sind wir nachher aufgeteilt worden auf so ein Dreibettzimmer, also wo die Ältesten dann eben kamen. Ja. Wir waren also in dem Schlag, wir wussten also schon, sagen wir mal so, wo der Hase lang lief dann. Ne? Mhm. Also dementsprechend, also onanieren und so, das kannte man ja. Man hat sich also mit den anderen zweien habe ich mich dann so auch drüber unterhalten. Mhm. Wir wussten das ja so. Und jedenfalls hatten die dann, nachmittags mussten wir immer ruhen. Wir mussten also nach dem Essen, normalerweise so zwischen 1 und 3 war dann eine Ruhezeit. Und dann kamen dann diese Schwesterlehrlinge, diese Mädchen, also die später auch Schwestern werden, ich weiß nicht genau, wie man die jetzt nennt, nicht Hospizen, ja, so ähnlich, ne? Ja, ich weiß auch nicht, aber wir wissen, was du meinst, ja. Naja, und jedenfalls hatten wir dann, und dann durften ja vor allen Dingen nicht lesen, ne? War ja absolute Ruhe. Ja. Dann gingen die dann ja so über den Flur drüber, ne? Und jedenfalls, wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass da irgendjemand kommt und ja, dann waren wir so am Onanieren gewesen. Mhm. Und auf einmal kommen die dann in die Tür da rein. Die Schwesternschülerin? Ja, ja. Die Nonne, die ganz, die junge Nonne? Die, ja, ja. Das, die sind ja so 17 so rum, ne? Die waren ja 16, 17. Die hatten also noch keine Kleidung an, ne? Die sind also, die lernen ja noch. Also die hatten schon Kleidung an, aber die waren noch nicht eingekleidet. Ja, ne? Also, die kamen nicht nackt da rein. Ja, genau. Und auf jeden Fall. Schade eigentlich auch. Ja, ja, kann man auch sagen. Ne? Also, auf jeden Fall, ihr drei Jungs wart am Onanieren. Ja, richtig, genau. Und ja, jetzt kamen sie auf jeden Fall rein und wir sind dann alle erstmal mucksmäuschenstill da liegen geblieben und dann ist die direkt auf mein Bett. Da stand also, wenn man reinkam, ganz rechts, einer in der Mitte und der andere ganz links am Fenster. Und jedenfalls ist sie direkt auf mein Bett drauf zu und hat dann die Decke genommen und hat die Decke weggerissen und hat gesagt, hier wird nicht gelesen, gib das Buch her und guckte in dem Moment dann genau bei mir drauf. Ne? Und da, ja, das haben wir natürlich. Und die Arme fielen in Ohnmacht. Ja, fast. Ne? Also sie ist direkt rausgelaufen. Ich meine, danach hatten wir Ruhe. Ne? Wunderbar, ja. Sie hatte gedacht, ihr würdet lesen. Ja. Wenn die geahnt hätte, was ihr da tut, hätte die nie die Decke weggerissen. Nee, also auf jeden Fall nicht. Du lagst also in deiner jungen Pracht, in deiner Mannespracht da. Ja, genau so ist es, ja. Die hat es gesehen, was hat sie gesagt darauf? Nichts. Nichts. Sie ist rot geworden, also. Schnell die Decke wieder draufgelegt? Nee. Nichts. Sie ist direkt rausgelaufen. Also, sehr spaßig. Ja, sehr spaßig. Jetzt im Nachhinein, ja. Ne? Ja, damals aber, wahrscheinlich Horror, ne? Ja, das war ja, wie gesagt, weil das alles von Nonnen da geleitet wurde. Wir hatten so eine Oberschwester da gehabt und jedenfalls, die waren unterm Dach, waren die Mädchen da alle untergebracht. Da waren auch so, die natürlich die Musik lernten und alles so dabei. Und jedenfalls, aber die Gesichter, jedenfalls, also sie ist rot rausgelaufen. Und danach, wenn wir dann wieder aufstanden um 3 Uhr, dann nach dem so ja, Mittagsschlaf, da kamen dann schon Gesichter, ne? Also die Augen dementsprechend, wie die guckten. Ne? Seid ihr denn irgendwie disziplinarisch irgendwie zur Verantwortung gezogen worden? Nichts. Nee, was schlimmer damals immer zu der Zeit war, also zu meiner Zeit jetzt hier, das war also mit Essen, ne? Sachen. Essen war der Ernährungsstörung, wenn ich, also ich brauchte also nur Wasser, ne? Also nur was zu trinken. Ne? Also wenn mir erstmal einer hinstellt, da habe ich gesagt, nee, ne? Vielleicht aber erinnert sie sich auch gerne an diesen Vorfall. Ja, ja. Ne? Denn wann sieht eine Nonne schon mal sowas, ne? Also. Im Nachhinein, ja, muss ich schon drüber schmunzeln. Ja, klar. Aber damals war es dir schon sehr peinlich, ne? Ja, das kann man nicht verstehen. Ist so ein Thema, also da habe ich. Überhaupt beim Onanieren erwischt zu werden, ist einfach peinlich. Ja, wäre uns heutzutage ja auch noch peinlich, ne? Ja, ist mir auch schon mal noch mal so passiert jetzt auch. Jetzt vor kurzem gerade erst? Ja, ja. Ja, da raus damit. Sagst du, ja, raus damit. Ja, das ist mir passiert, also eigentlich, wo meine Freundin abends, also die schimpft sowieso, weil ich abends jetzt dich gucke, also ich schaue dich so auf, wie ich kann. Ich hoffe nicht, dass du während meiner Sendung onanierst. Also. Nein, nicht dergleichen. Das war mal irgendwann so mal nachts, da hatte ich also irgendwie mal oder abends war so Lust darauf und meine Freundin war sehr müde gewesen und auch fertig, weil die sehr, sehr fleißig und sehr viel arbeiten tut und jedenfalls, ja, da hat sie mich dann irgendwie erwischt. Ja. Das war mal so aus der Laune raus. Also sie hat dann nur gesagt, was machst denn du da eigentlich? Ne? Und es war dir unangenehm? Ja, ja. Doch, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, aber sie hat nichts mehr drauf gesagt. Wir haben uns noch mal kurz so drüber unterhalten, aber... Sie hätte ja eigentlich direkt mitmachen können, dann wäre es ja klasse gewesen. Ja, ja, ja. Aber sie war müde, weil sie dann durch den Flur ging. Und ja. Ja, wir schamhaften Männer, ne? Ja, aber mit der Nonne, das war mir also damals doch... Eine Nuance peinlicher, ne? Als jetzt mit der Freundin. Das war mir peinlicher, weil es schon so lange her ist. Andreas, danke. So im Hintergedanken drin. Ne? Klar, ja. Danke für deinen Anruf. Deine Anruf finde ich super, finde ich ganz toll. Wie gesagt, ich sehe sie auch so weit, wie ich immer möglich kann. Jetzt hast du mal eine Frage. Du trinkst immer bei der Flasche Wasser, trinkst du immer von der Seite oder trinkst du normal in der Mitte jetzt? Also ich meine immer, du würdest immer so schräg trinken während der Pause. Also als ob du dann von deiner Seite ja auf der rechten Seite immer ansetzen würdest, die Flasche. Ja, auf der rechten Mundseite? Ja, nein, da ist etwas kaputt, eine Lippe. Nein, ich bin ein völlig mittiger Mensch. Das ist völlig in der Mitte. Ja. Nein, das ist eine optische Täuschung. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil ich nämlich die Michelle noch dran habe. Ja. Andreas, mach's gut. Ja, du auch, ne? Tschüss. Und schönen Dank, ne? Ja, tschüss. Ich trinke ganz normal. Also ich trinke nicht irgendwie abseitig. Michelle! Hallo Domian. Hey, ja, ja, ja, 20 Jahre alt. Ja. Erzähl mir schnell deine Blamage. Okay, also eine unglaubliche Blamage. gut, ich war vor 2 Jahren auf so einem Rheinwiesenfest in Düsseldorf. Mhm. Und ja, hab mich halt wunderbar zurecht gemacht. Ich hatte einen wunderschönen Wickelrock an. Mhm. Und ja, und dann bin ich halt so durch die Menge gegangen und dann habe ich durch irgendeinen Zufall, dummen Zufall, meinen Rock verloren. Naja, und dann bin ich halt so 20 Meter noch weiter gegangen und habe halt mich nur gewundert, warum meine Freundin auf einmal so anfängt zu lachen. Ich hoffe, dass du was drunter hattest. Ja, der Hammer kommt gleich noch. Das war ja noch nicht mal so das Peinliche. Ja, und dann hat halt meine Freundin so tierisch angefangen zu lachen und habe halt nur noch gehört, wie ein Typ hinter mir ruft, so hallo, hallo. Und ich habe mich halt umgedreht und sah den Typ halt mit meinem Rock rumwedeln. Mhm. Ja, und hab mich halt, also ich hab dann nur noch nach unten geguckt und sah halt nur noch Strumpfhosenbeine und hab mich dann halt aus, wirklich, also das durchzog mich im Blitz und ich hab mich dann noch hingesetzt und konnte überhaupt nichts mehr machen. Das Schlimme war daran, dass ich transsexuell bin und das war wohl dann super offensichtlich und ich hab mich halt auch nicht mehr getraut, dahin zu gehen und meinen Rock zu holen. Und hab halt auch nur noch meine Freundin angeschrien, dass sie bitte den Rock holen sollte. Hattest du denn unter der Strumpfhose noch einen Slip an? Bitte? Hattest du unter der Strumpfhose? Ja, hatte ich, aber das sah man schon. Also, man sah, dass da noch was anders ist. Ja, genau. Jetzt erzähl mir mal bitte, wie kann man denn einen Rock verlieren? Ich weiß es nicht. Denn ich weiß es wirklich nicht. Hast du den dir nur so umgeschnallt? Also oder es war ein Wickelrock. Ein Wickelrock? Ja, und kann auch sein, dass ich, also ich weiß nicht, ich habe das auch so ganz provisorisch gewickelt. Also ich habe das schon gut versteckt, dass man das jetzt nicht so sah, dass das jetzt, dass ich nicht an der Seite jetzt bis oben in so einen Schlitz war. Ich konnte das auch gar nicht so mit dem Wickelrock. Ich habe das erste Mal dann Wickelrock angezogen. Sehr peinlich, ne? Ja. Und wie ging's dann? Kam denn der nette Mann, der mit dem Rock gewedelt hat, zu dir und hat ihn dir gebracht, oder wie? Nee, das hat meine Freundin dann auch. Also, und du hast dann schnell den Rock neu gewickelt. Ganz genau. Aber nach langem Einreden, also ich habe mich wirklich nicht mehr getraut aufzustehen, das war mir unglaublich peinlich. Du hast dir die Geschichte wunderbar genau getimed erzählt. Ja. Die Musik läuft und ich bedanke mich bei dir und wünsche alles Gute. Ja, okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war unser Thema Blamagen. Da habe ich mich total blamiert. In der Technik Annette Bastian. Morgen sind wir wieder offen für alle Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Wir sind zu erreichen, wie immer, auch morgen ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer 0180 5678 111. Und um 1 Uhr sind wir wieder da, hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Eine schöne Nacht, bis morgen. Bye-bye.